soll ich denn rausgehen, wenn ich zu Hause so schön hab? Wo soll ich denn rausgehen in diese Welt? Überall fahren sie hektisch durch die Straßen. Alle wollen überall irgendwo hin. Und 90% der Gründe, warum sie draußen sind, ist, um sich etwas einzukaufen. Sie laufen durch die Läden, sie laufen durch die Stadt, bei Wind oder Regen, sie kriegen's nie satt. Ich bleib zu Haus in meinem schönen Heim, die Katze, der Hund, und den Büchern, die ich lese, und den Himmel, die ich sehe, ist es schön gemütlich warm, und ich tue auch keinen Weh. Da kann ich Musik machen, kann mir was zu essen machen, mir überhaupt alles gönnen. Die Musik, die ich bei mir spielt, die höre ich gern, denn sie ist von mir. Für die Disco bin ich zu alt. Das Kino viel zu jung. Mit Freunden saufen war mal schön. Doch tags drauf ist alles nur weg aus dem Kopf. Das Einzige, was bleibt, sind 100 Euro weniger. Bis am nächsten Tag. Ich fühle mich wohl bei mir daheim. Lass bei mir 5 Mal gerade sein. Ich schau auch aus dem Fenster raus und seh sie wie eh und je hin und her fahren, von links nach rechts, mit einer keitschenden Frau am Steuer rechts. Eigenen Kindern, die alles haben wollen. Aber wenn es ihnen Spaß macht, warum nicht? Ich bleib zu Haus, ich bleib zu Haus. Dort hab ich alles, was ich brauch. Zu Hause.